Ausspruch über Tyros. Heult, ihr Tarsisfahrer. Denn eine Verwüstung ist angerichtet worden, dass es kein Haus, kein Unterkommen mehr gibt. Aus dem Lande der Kethiter ist es ihnen kund geworden. Verstummt, ihr Bewohner der Küste, die von den Kaufleuten Phöniziens, den Meerbefahrenden, belebt war, die auf dem großen Wasser die Aussaat des Sihor, die Ernte des Nils einheimste, dass sie zum Handelsgewinne der Völker ward. Schäme dich, Phönizien. Denn das Meer, die Meeresfeste, spricht, ich habe nicht in Wehen gelegen noch geboren. Ich habe nicht Jünglinge großgezogen, noch Jungfrauen emporgebracht. Wenn die Kunde zu den Ägyptern dringt, so geraten sie bei der Kunde über Tyros in Zittern. Wandert nach Tarsis hinüber. Heult, ihr Küstenbewohner. Ist das eure fröhliche Stadt, deren Ursprung in der Urzeit liegt, die ihre Füße weithin trugen, um sich anzusiedeln? Wer hat solches über Tyros beschlossen, die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten, deren Händler die mächtigsten auf Erden waren? Jahwe der Heerscharen hat es beschlossen, um jeglichen schmuckbeladenen Stolz zu entweihen, um alle Mächtigsten auf Erden zu verunehren. Überströme dein Land gleich dem Nile, du Volk von Tarsis. Es beengt dich keine Fessel mehr. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, Königreiche erschüttert, Jahwe hat wieder Kanaan Befehl gegeben, seine Bollwerke zu zerstören, und hat gesprochen, du sollst hinfort nicht mehr fröhlich sein, du geschändetes, einst jungfräuliches Phönizien. Auf! Begib dich zu den Kittitern hinüber. Aber auch dort sollst du nicht Ruhe finden. Da! Das Land der Chaldeer, das ist das Volk, das zunicht geworden ist. Assur hat es den Wüstentieren angewiesen. Sie haben ihre Belagerungstürme errichtet, haben seine Paläste von Grund aus zerstört, haben es zu einem Trümmerhaufen gemacht. Heult, ihr Tarsisfahrer, dass eure Feste verwüstet ist. An jenem Tage wird Tyros für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, wie die Regierung eines und desselben Königs. Nach Verlauf von 70 Jahren aber wird es Tyros ergehen, wie es im Liede von der Hure heißt, nimm die Leier, durchziehe die Stadt, vergessene Hure. Spiele schön, singe eifrig, damit man deiner gedenke. Nach 70 Jahren nämlich wird Jahwe Tyros heimsuchen, dass es wieder zu seinem Buhlalon kommen und mit allen Reichen der Welt, die auf Erden sind, buhlen wird. Aber sein Gewinn und sein Buhlalon wird Jahwe geheiligt werden, man wird ihn nicht ansammeln und aufspeichern, sondern denen, die im Angesichte Jahwes wohnen, soll sein Gewinn zu reichlicher Nahrung und stattlicher Kleidung dienen.